Hallo und herzlich willkommen zum letzten Mal, dass ich euch zu den Karmesin- und Purpur-Tagebüchern, zu den Karmesin- und Purpur-Tagebüchern begrüße. Es ist schon vorbei, das ist schon der letzte Eintrag. Ich habe das in Anführungsstrichen Postgame soweit durchgespielt. Es ist auch wirklich sehr, sehr viel Zeit vergangen zwischen dem letzten Eintrag von mir, den ihr gehört habt, und diesem Eintrag hier, denn ich wollte wirklich dem Spiel die Chance geben, mir an absolut jedem Aspekt, den das Spiel zu bieten hat, mir irgendetwas zu erzählen, mir irgendein Postgame zu liefern. Und ich habe das Spiel wirklich in nahezu jedem Aspekt vollendet. Pokédex vollständig, die sonstigen Dinge, die man tun kann, vollständig. Ich habe angefangen, Shiny Hunts zu machen. Wie gesagt, ich habe probiert, alles jetzt noch mitzunehmen, was mir das Postgame irgendwie geben könnte. Und ich gehe mal die einzelnen Aspekte und Punkte hier durch und schnapp mir mal den letzten Punkt, der auf meiner Liste hier gerade steht. Pokédex vollständig und ziehe den mal als ersten Punkt vor, wo ich das hier gerade schon angesprochen habe. An der Stelle ganz lieben Dank an Kisa aus der Miauzgenau-Community, die mir am Ende die fehlenden Pokémon, die mir noch fehlten, um den Pokédex zu vervollständigen, getauscht hat. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. Aber so an sich, dieser ganze Prozess, den Pokédex zu vervollständigen, das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, als es vergleichsweise in Schwert und Schild der Fall war. Obwohl einige Features in Karmesin und Purpur sehr, sehr sperrig dem im Weg stehen, dass man easy seinen Pokédex vervollständigt. Weil an dem Grundkonzept des Züchtens wurde ja sehr, sehr viel gewerkelt. Ne? Da wurde ja sehr viel umgestellt. Das Züchten läuft eben nicht mehr über die Pension, sondern es läuft über das Picknick-Feature. Und das ist so gestaltet, dass man relativ einfach sehr, sehr viele Pokémon breeden kann. Also sehr, sehr viele Eier generieren kann. Aber es ist sehr, sehr sperrig gestaltet, wenn man einfach nur mal so ganz kurz und schnell und bündig einfach irgendeine Vorentwicklung braucht für den Pokédex und einfach mal schnell zwei Pokémon ablegen möchte und hin und her laufen will und dann, okay, ich habe das Ei, gut ist. So war es in den bisherigen Editionen, ne, mit der Pension, Ditto und ein Pokémon. Und ich brauche, es geht mir nicht um Shiny oder um zig Versuche, das passende Wesen rauszugenerieren oder so. Nein, es geht mir auch nicht um Stats, es geht mir einfach nur darum, erst einfach schnell eine Vorstufe zu bekommen von einem bestimmten Pokémon. Da ist das Picknick-Feature echt sehr, sehr sperrig, weil man immer dieses Sandwich machen muss. Außer man ist damit fein, eine halbe Ewigkeit zu warten auf seine Pokémon und während man wartet, in diesem Modus gefangen zu sein, dass man da quasi mit seinem Pokémon gerade picknickt. Also es ist auf der einen Seite, wie gesagt, sehr, sehr schön gestaltet, weil man sehr, sehr einfach, gerade hier auch hinsichtlich Shiny-Pokémon, sehr, sehr einfach auch Massen an Eiern bekommen kann, die man dann halt auch ausbrüten kann. Sehr auf Massenproduktion von Eiern ausgelegt, aber eben halt nicht auf, ja, ich mach's mal eben und dann ist gut. Ansonsten gab's ja noch diese erweiterte Arena-Challenge, nenn ich's mal, wo man die Arena-Leiterin und Arena-Leiter besucht und sie ein weiteres Mal herausfordert im Auftrag vom Top-Champ von Sagaria, quasi als eine Art Qualitätscheck. Und wie erwartet, gab's da keine großen Stories, die sich dann noch irgendwie um die konkreten Arena-Leiter gedreht haben, was ich sehr, sehr schade fand, weil das hätte man halt auch machen können, dass man noch so kleine Untergeschichten hat. Denn was wir letzten Endes da an der Stelle bekommen haben, ist immer sklavisch dasselbe Schema. Und auf eine so sklavische Art und Weise, dass ich es echt grotesk fand. Also es war wirklich immer in diesen Anmelderaum reingehen. Auf der linken Seite steht der Arenaleiter oder die Arenaleiterin und man quatscht sie an, beziehungsweise man muss sie nicht mal anquatschen, denn wenn man in diesen Radius reingeht von der Person, dann wird schon der Dialog getriggert und ja, dann geht's los, ich will dich herausfordern. Ja, dann hat man seinen Kampf und ja, dann ist es vorbei und dann gehen die auch wieder. Und ich finde das, ja, es tut mir weh. Es tut mir einfach wahnsinnig weh, weil das wirkt wirklich wie ein sehr, sehr billig aus dem Hut gezaubertes Element, um den Leuten in einem Postgame, was nicht existiert, dann doch irgendwie noch so einen halbgaren Knochen hinzuwerfen, an dem sie rumkauen können. Und das ist einfach, keine Ahnung, ne? Die Unzulänglichkeiten, die ich, was so diese narrativen, strukturellen Beschaffenheiten angeht, schon im vorherigen Tagebuch erzählt habe, die ziehen sich hier weiter wie so ein roter Faden durch. Und ja, es gibt kein Postgame, es gibt nur halbgare, bereits abgeknabberte Knochen mit so Resten dran, die uns Fans hier hingeworfen werden, wo man sagt, ja gut, da kannst du noch so ein bisschen Knöpfchen drücken, da kannst du dich noch so ein bisschen durchklickern und das war's. Und ähnlich geht's dann auch weiter mit dem Turnier. Also wenn man diese ganzen Arenaleiterinnen und Arenaleiter gemacht hat, dann schaltet man das Turnier am Ende frei, wo dann die gesamte Schule gegeneinander antritt. Also auch die Lehrer treten an, Nemila und Pepper treten an, Cosima ist dabei und so weiter. Und ich finde, auf der Ebene sagt das unfassbar viel über das Event aus, wenn das, was ich aus dem Event mitnehme, zum einen die, oh, cool, man kann gegen Mimi und gegen die anderen Lehrer, die man sonst so in den Akademieräumen sieht, man kann auch gegen die kämpfen, das ist ja witzig, das ist ja ulkig. Und oh cool, man kann dieses Turnier, dieses Event nutzen, um nahezu unendlich Geld zu farmen. Denn ne, wenn man ein bestimmtes Pokémon vorbereitet, als eine aggressive Tötungsmaschine aufbaut und dann immer diesen A-Button smasht und das Pokémon Münzamulett trägt, dann kann man da ganz entspannt das Turnier machen, indem man immer den A-Button drückt, immer ein und dieselbe Attacke spammt, alles zerlegt, es sollte passen und ja, dieses Turnier im Endlos-Modus quasi dann vor sich hinlaufen lässt. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und habe jetzt irgendwie 6 Millionen Poké-Dollar. Also das ist auch eine Sache, die ich aus dem Turnier mitnehme. Das sage ich erstmal Dankeschön, Akademie, dass ihr mein privates Vermögen sponsert hier in-game. Aber so narrativ denke ich mir auch, ja, toll. Die Personen sagen auch immer wieder dieselben Sachen. Es gibt nicht mal eine Abwechslung irgendwie von verschiedenen Dialogen oder Anspielungen oder Narrativen, die da irgendwie vor dem Kampf getriggert werden. Pepper kommt immer rein mit, oh, jetzt muss ich gegen dich kämpfen, oh, na gut. So, es ist halt immer dasselbe, es ist immer dasselbe repetitive Schema. Das kann man ein paar Mal machen, aber wenn man jede Nase, gegen die man kämpft, schon mal gesehen hat, dann hat man dort alles gesehen. Und an der Stelle denke ich mir auch, ja, das Turnier ist ein guter Weg, um Geld zu generieren im Spiel, aber ansonsten, ja, dürftig. Und hier baue ich mal eine Überleitung draus zum nächsten Thema, was ich dann doch interessanter fand, was das Postgame, ich mache wieder Anführungszeichen, angeht, denn das Pokémon, mit dem ich nahezu endlos nebenbei immer wieder durch dummes A-Knopfdrücken die Lehrerinnen und Lehrer abgezockt habe, die Mitschüler abgezockt habe und jetzt Pokémillionär bin, das Pokémon, mit dem ich dort angetreten bin, ist ein legendäres Pokémon. Denn neben Koraidon und Miraidon gibt es ganze 4 weitere legendäre Pokémon, die man im Spiel freischalten kann. Und das ist tatsächlich eine sehr positive Sache. Ne? Ich habe mit einem kleinen legendären Fisch, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der sehr, sehr stark ist, bin ich im Turnier angetreten. Und dieses Pokémon ist Teil einer neuen Kategorie, ne, eines neuen Quartetts. Wir haben ja immer so legendäre Trios oder Quartetts in Pokémon. Und hier in der Paldea-Region haben wir ein Quartett, die Unheils-Pokémon. Und die sind insofern interessant, als dass sie so freigeschaltet werden, indem man Pfähler, leuchtende Pfähler, die überall über die Region verteilt sind, aus dem Boden nimmt und damit ein Siegel, welches versteckt in der Region existiert, immer mehr und mehr freischaltet. Das Siegel liegt am Anfang in Ketten und, ne, und mit jedem Pfahl, den man rausnimmt, da wird dann eine Kette gelöst und am Ende kann man das Siegel dann ansprechen, anklicken und gegen das legendäre Pokémon antreten. Finde ich insofern interessant, als dass innerhalb dieser ganzen Sequenz immer suggeriert wurde, dass das, was man dort tut, eigentlich gar nicht so gut ist und diese Unheils-Pokémon wissentlich, willentlich und aus gutem Grund verschlossen zu sein scheinen. Die Pokédex-Einträge lesen sich auch wahnsinnig interessant, aber dazu komme ich gleich. Es gibt hier in diesem Tagebuch nämlich noch so ein bisschen diesen Theorie-Part und Spekulations-Part, was so Story-Ebenen angeht. Leute, die auf dem Meowsgenau-Server sind oder mir auf Twitter folgen, die haben vielleicht schon die eine oder andere Theorie, die ich mir so zusammengesponnen habe, gesehen. Und diese Theorien werde ich hier in diesem Tagebuch mit euch teilen. Aber dazu dann gleich mehr. Genau, 4 Unheils-Pokémon, deren Namen ich gerade nicht zusammenbekomme, aber die sehr, sehr interessant sind, auch weil sie mit ihrer Kampfmusik so ein bisschen in eine, ich will fast sagen, orientalische Richtung tendieren. Also diese ganze Kampfmusik, die hat schon so ein bisschen was, die hat mich damals, oh Gott, wieder meine World of Warcraft-Referenz. Es gibt ja dieses uralte Meme, Tunak, Tunak, Tun, von, wie hieß der, Dalai Mendi oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich die Musik so ein bisschen daran erinnert. Kommt sehr, sehr orientalisch daher, von daher eventuell irgendwie nochmal so ein Foreshadowing auf Generation 10, 11, 12, 13, wo bereits hier jetzt geplant wird, dass es eine orientalische Region geben könnte. Aber ja, ansonsten an sich sehr, sehr coole Pokémon. Ich habe mitbekommen, dass die auf einer Designebene gerne mal irgendwie so zerpflückt und auseinandergenommen werden. Dass die visuell nicht jedem gefallen. Ich finde die auf einer visuellen Ebene eigentlich ziemlich cool, weil diese ganze Ästhetik von diesen vier Pokémon entspricht so ein bisschen so diesem klassischen Bild von so verschiedenen kulturellen Sagen- und Mythenfiguren. Also wir haben so einen, ich will fast sagen, so ein Hirschwesen, dessen Geweih ein großer Kelch ist, der halt in seiner ganzen Ästhetik sehr daherkommt, wie lebendig gewordene, sehr, sehr geradlinige Zeichnungen von keltischen Kunstschnitzereien oder so. Wir haben ein Schneckenwesen, welches irgendwie daherkommt, als, keine Ahnung, so ein bloßes Gefühl, was ich bekommen habe bei dieser Schnecke, war irgendwie so ein, oh, das ist eine Kreatur aus Herr der Ringe oder aus, keine Ahnung. Es ist halt so ein ganz eigener Flair und ich finde das schön, dass mit Pokémon Designs halt auch so in vielfältiger Perspektive gespielt wird. Ich finde das sehr schade und sehr plump, dass das Feedback von einigen Fans dort draußen zu diesen Pokémon beispielsweise ist, der eine sieht aus wie ein Lego-Hund. Oder ein Minecraft-Hund. Und da schaudere ich oder erschrecke so ein bisschen, wie einfältig manche Perspektiven von Fans gegenüber Pokémon sind. Sind jetzt auch nicht sonderlich krass oder herausragend oder so, aber sind wirklich total bodenständig. Und ja, die letzte Aktivitätsachse ist halt noch das ganze Thema Raid-Events. Also das Glurak-Event fand statt. Es wurden andere Events angekündigt. Das Glurak-Event findet nochmal statt. Es fand ein Evoli-Event statt. Und es ist ganz nett. Es ist ganz nett, auch gerade was so die Zutaten angeht. Es gibt ja die Geheimgewürze, die man auch braucht, um bestimmte Shiny-Hunt-Methoden wirklich effektiv zu machen. Und die Geheimgewürze bezieht man ja aus den hochleveligen Raids und diesen sehr speziellen Raids und so weiter. Und da ist das wirklich ein sehr, sehr guter Anlass, dann halt auch diese Sachen zu farmen, wenn dann irgendwelche Sonderaktionen stattfinden und so weiter. Es ist ganz nett, es ist kurzweilig, es ist aber auch so ein bisschen bugverseucht. Lieben Gruß an die KP-Leiste von dem Raid-Pokémon, welches von Eisenhand und Azumarill malträtiert wird. also da kann ich halt auch nicht großartig viel zu sagen. Es ist nett, es ist kurzweilig, es ist eine schöne Sache, um jeweils dann immer Zutaten zu bekommen, die Geheimgewürze zu bekommen. Das ist nett und kurzweilig, aber halt auch nichts, was ich hier groß durchdiskutieren kann. Und ja, das ist letzten Endes das Postgame. Und resümierend finde ich das sehr, sehr mager. Also wie gesagt, ich hatte es ja schon in der letzten Episode, im letzten Tagebuch halt auch gesagt gehabt. Ich finde es sehr, sehr sträflich, wie man hier an dieser Stelle mit der Narrative umgeht. Also gerade nachdem man gezeigt hat, wie viel narratives Potenzial in all dem steckt, dass man hier gerade im Postgame gar nichts anbietet. Das finde ich wirklich sehr, sehr sträflich. Also, wie gesagt, wir hatten alle unsere Probleme mit dieser albernen Schwertheut- und Schildrecht-Storyline am Ende von Galar. Und ich finde, hier haben wir aber etwas bekommen, was noch schwächer ist als Schwertheut und Schildrecht, denn wir haben gar nichts bekommen. Wir haben gar nichts bekommen. Und vermutlich wird das ganze Thema weitere Storylines in der Paldea-Region komplett ausgelagert an ein DLC. Und das ist eine Entwicklung, die mit Dingen wie Schwerthold und Schildrich gestartet ist in Galar. Ich nehme jetzt die beiden immer als Repräsentanten für, okay, hier wird eine fadenscheinige, schwache Narrative aufgebaut, die irgendwie eine Lücke füllt, die man später erst schließt in einem nachträglich kaufbaren DLC. Und hier geht es nicht nur in dieses Schema rein, sondern potenziert und verstärkt das Schema noch weiter. Wir haben nicht nur eine sehr, sehr an den Haaren herbeigezogene Quatsch-Story, die irgendwie kompensiert, dass man die sonstigen Inhalte eines Postgames auslagert an ein DLC. Wir haben halt nahezu gar nichts und nur noch Spielmechanik, die das Postgame bildet. Und das ist eine Entwicklung, die eine tragische Kausalkette zusammen mit Galar, mit Schwert und Schild bildet und einen sehr, sehr schwierigen und traurigen Trend setzt, was die Spiele der 8. und halt jetzt noch viel, viel mehr der 9. Generation dann halt angeht. Und das ist eine Sache, die mir bei Paldea ganz besonders wehtut, denn die Story von Paldea ist eine Story, die phänomenal gut ist. Also das, was erzählt wurde, mit Antiqua und Futurus, mit all den Dingen, die wir erlebt haben oder auch den anderen Stories mit Cassiopeia, mit Team Star, mit Pepper und so weiter. Das sind alle Stories, die sind so gut und so souverän erzählt. Die Narrative von Karmesin und Purpur ist unfassbar gut, aber die Art und Weise, wie diese Narrative behandelt wird vom Spiel, hat genau an den Stellen, wo es um strategische Positionierung eines DLCs geht, ganz viele Lücken und ganz viele Dinge, die mir Bauchschmerzen bereiten. Und das ist halt dieses Zwischenspiel, dieses Wechselbad der Gefühle, wo ich auf der einen Seite sage, oh mein Gott, wie gut ist das alles bitte? Und auf der anderen Seite sage, oh Mann, warum? Warum? Nur damit man an mir wieder abkassieren kann, warum? Und das tut mir wahnsinnig weh. Aber ich habe jetzt meine Liste des Postgames soweit durchgearbeitet, meine Aktivitätsliste, und habe jetzt noch so ein paar Worte über das Postgame verloren und diese ganze Struktur der Narrative des Spiels hier an der Stelle. Und eigentlich könnte man meinen, das soll es gewesen sein. Das war jetzt das letzte Karmesin und Purpur Tagebuch. Aber nein, weit gefehlt. Denn die Narrative von Paldea, von dem, was das Spiel andeutet, ist wahnsinnig gut, wahnsinnig souverän und wahnsinnig durchdacht. So souverän und durchdacht, dass es an vielen Stellen zulässt, dass man wirklich starke und valide Fanspekulationen anstellen kann. Es gibt viele Spekulationen über Berichte, die man finden kann, über das Karmesin und Purpur-Buch, über die Zeitreise-Storyline, über die Paradox-Pokémon und so weiter. Und um mit dem Karmesin und Purpur-Tagebuch positiv zu enden, möchte ich die letzten Momente dieses Tagebuchformats hier nutzen und eben nicht nur über diese Unzulänglichkeiten des Postgames und diese sehr, sehr mechanische Art des Postgames reden, sondern an der Stelle, ich hatte es ja schon angeteased, zwei Theorien, die ich habe, mit euch teilen, die auf Basis dessen funktionieren, was die Spiele erzählen, aber auch im Subtext erzählen, in Nebensätzen erzählen, in Art und Weise, wie Dinge formuliert erzählen, in Berichten, die wir finden, erzählen und diese ganzen Dinge als Puzzlestücke aneinandergereiht zu einem großen Theoriebild sich zusammenfügen. Und diese Theorien, die ich hier erzähle, eventuell so ein kleiner Hoffnungsschimmer werden für das, was uns möglicherweise in einem DLC erwarten könnte. Den von euch, die sich auf dem Miauzgenau Discord-Server aktiv bewegen, denen wird das ein oder andere schon bekannt vorkommen, was ich jetzt hier erzähle, denn ich habe all das schon mal auf dem Discord-Server in einem langen, langen Text oder mehreren langen Textnachrichten runtergeschrieben gehabt. Also an euch, ne, ihr kennt das im Zweifel zwar schon, aber jetzt in dieser Form jetzt nochmal in gesprochener Variante und nicht als Wall of Text auf einem Discord, vielleicht auch ganz zugänglich. Ich fange mal bei der Theorie und meinen Gedanken an bezüglich der vier weiteren legendären Pokémon, dieses Quartett. Dieser Unheils-Pokémon. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Unheils-Quartett möglicherweise Paldea und Kalos noch ein bisschen historisch näher zusammenrückt. Die beiden Regionen, die womöglich, ne, auf Basis der Echtwelt-Inspiration mit Frankreich und Spanien tatsächlich nebeneinander liegen. Bei diesen Pokémon ist ein Schema sehr auffällig, was die Pokédex-Einträge angeht, denn je nach Variante, Karmesin oder Purpur, berichtet immer ein Pokédex-Eintrag über das Verhalten im Lebensraum dieses Pokémon etc. Und ein Pokédex-Eintrag berichtet über einen historischen Hintergrund dieses Pokémon. Und gerade diese historischen Hintergründe sind wahnsinnig interessant. Und die lese ich euch jetzt mal zum generellen Verständnis vor. Der Hass derjenigen, die vor langer Zeit durch das Schwert umkamen, hüllte sich in Schnee und wurde zu diesem Pokémon. Die Angst, die in ein Gefäß für uralte Rituale gegossen wurde, hüllte sich in Steine und Erde und wurde zu diesem Pokémon. Der Neid, der sich in Krummjuwelen sammelte, die viel Streit heraufbeschworen, hüllte sich in Feuer und wurde zu diesem Pokémon. Der Groll einer Person, die dafür bestraft wurde, die Missetaten des Königs auf Tafeln festzuhalten, hüllte sich in Laub und wurde zu diesem Pokémon. Das sind die vier Pokédex-Einträge und die sind insofern interessant. Bei diesen Vieren handelt es sich um Pokémon, die durch negative Emotionen entfesselt wurden und von verschiedenen Dingen berichten, die damals zur Zeit, als ein gewisser König Paldea regierte, geschehen sind. In der Akademie erfahren wir von der Geschichtslehrerin Moira, dass vor etwa 2000 Jahren in der Region das paldeanische Imperium übernahm. Und die Person, die dieses Imperium regierte, ein, ich zitiere, rigoroser Diktator gewesen ist. Wir wissen von der Nachbarregion Kalos, dass vor 3000 Jahren ebenfalls ein rigoroser König regiert hat. Generell scheint zu dieser tiefhistorischen Zeit die Pokémon-Welt öfter regiert worden zu sein von irgendwelchen sehr, sehr manischen, überzeichneten Egos. Und gerade bei diesen Geschichten in Paldea vom alten, rigorosen und gierigen Diktatorkönig und einem vergleichbaren Menschen, der das Nachbarland, die Nachbarregion regierte, sind dann bei den Unheils-Pokémon gewisse Aspekte auffällig. Und zwar, es sind ja die Unheils-Pokémon. Jedes Pokémon dieser Kategorie hat eine eigene besondere Fähigkeit, die irgendetwas mit Unheil zu tun hat. Wir haben die Fähigkeiten Unheilsgefäß, Vessel of Ruin, Unheilsschwert, Sword of Ruin, Unheilstafeln, Tablets of Ruin und Unheilsjuwelen, Beads of Ruin. Man könnte jetzt an der Stelle diese ganzen Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Okay, da gibt es eine Geschichte, aber ich habe einen Blick in die Kalos-Region geworfen von vor 3000 Jahren und habe mir einmal das Pokémon angeschaut, welches das Pokémon, das signifikante historische Pokémon ist von vor 3000 Jahren, und zwar das geliebte Floette von Azet. Jetzt werdet ihr euch denken, okay, ja, was hat dieses Floette mit diesen Pokémon zu tun? Das ist doch, es hält nur eine andere Blume. Was hat dieses Pokémon mit dem Unheilsquartett zu tun? In einer der letzten Meowsgenau-Episoden hatte ich das Thema auch schon mal angesprochen gehabt. Dort haben wir gesprochen über die letzte Episode von Pokémon Generations und die dort auftauchenden Elemente, das Azet-Floette, Azet selbst, der alte König, der Krieg von vor 3000 Jahren und so weiter. Und dort habe ich erwähnt, dass es ursprünglich geplant gewesen ist, das Azet-Floette tatsächlich in den Spielen auftauchen zu lassen, womöglich über eine Eventverteilung. Und dass das sogar, also dieser Gedanke dahinter, sogar so lange in den Köpfen der Entwickler war, dass man es sogar bis nach Alola getragen hatte und dieses Pokémon in den Daten von den Alola-Spielen zu finden ist. Hier hört die Geschichte aber nicht auf, hier fängt sie erst an, denn dieses Pokémon hatte in seinen Daten auch eine ganz eigene, nur für sich exklusiv existierende spezielle Attacke. Diese Attacke hatte den Namen Lux Calamitatis. Diese Attacke existiert nur und ausschließlich als Spezialattacke für dieses Azet-Floette. Diese Attacke wurde sonst nirgends einem anderen Pokémon gegeben, die ist auch sehr stark, die hat eine Stärke von 140, ist eine Feenattacke. Und seitdem das Pokémon, das Azet-Floette, nicht verteilt wurde, ist diese Attacke Lux Calamitatis ebenfalls verschollen. Interessant wird das Ganze, wenn wir uns diese Attacke mit diesem Azet-Floette einmal im Kontext von Paldea und den Unheils-Pokémon anschauen. Wir leben in einer Zeit, in der gierige, garstige, brutale Könige herrschen, die Kriege führen, um ihren eigenen Drang nach Schätzen und Macht nachzukommen. Laut dem Pokédex sind die Unheils-Pokémon aus den negativen Emotionen aus dieser Epoche entstanden. Groll, Hass, Angst und Gier. Und laut Legende haben sich diese Emotionen in diesen Pokémon manifestiert. Und wenn wir in die Kalos-Region schauen, haben wir das Azet-Floette, welches zum Leben erweckt wurde von den negativen Emotionen von Azet, die ihn dazu gebracht haben, diese ultimative Waffe zu bauen. Die Waffe, die dann dafür gesorgt hat, dass das Floette zum Leben erweckt wurde und beide, Azet und das Floette, zum scheinbar unendlichen Leben verdammt wurden. All das sind Pokémon, deren Leben, deren Existenz darauf basiert, dass zur Zeit, in dem ein manischer König regierte, negative Emotionen dafür gesorgt haben, dass diese Pokémon zum Leben erweckt wurden. In zwei Regionen, die direkt nebeneinander liegen. Und nun schauen wir nochmal abschließend auf die Attacke Lux Calamitatis. Lux Calamitatis ist zusammengesetzt aus den lateinischen Begriffen Lux, also Licht, und Calamitatis, was Unheil und Unglück bedeutet. Wortwörtlich Licht des Unheils. Light of Ruin. Wer weiß, vielleicht ist das alles nur überanalytisch, aber eventuell steckt in all dem mehr Hintergrund und Backstory, als es erstmal den Anschein macht. Diese Theorie und Spekulation über die Verbindung, über die Unheils-Pokémon zu Kalos, ist erstmal relativ frei und läuft nicht darauf hinaus, dass ich glaube, dass irgendwie ein DLC in die Richtung noch weiter Dinge ausbaut. Wäre schön, aber ich rechne nicht damit, denn ich glaube, dass ein DLC möglicherweise storytechnisch in eine ganz andere Richtung geht. Und die Spekulationen dazu sind sehr stark damit verknüpft, dass ich die These aufstelle, dass die Paradox-Pokémon gar nicht aus der Zukunft oder der Vergangenheit kommen, sondern ihren Ursprung ganz woanders haben, auch wenn das Spiel erstmal etwas ganz anderes erzählt. Das Spiel erzählt, dass diese Pokémon durch die Zeitmaschine von Antiqua und Futuros aus der Vergangenheit oder der Zukunft in die Gegenwart geholt wurden. Und ich glaube, dass all das eine riesengroße Lüge des Spiels ist. Das Spiel probiert uns diese Geschichte zu erzählen, dass diese Pokémon aus der Zukunft und Vergangenheit kommen. Aber wenn man genau hinschaut, spricht eigentlich mehr dafür, dass diese Pokémon einen ganz anderen Ursprung haben und dieser andere Ursprung möglicherweise in einem DLC ergründet wird. Meine Theorie ist, dass Paradox-Pokémon keine Pokémon sind, die aus der Vergangenheit oder der Zukunft kommen, sondern eher wahr gewordene Träume von Zukunfts- und Vergangenheits-Pokémon sind. Bevor ich weiter darauf eingehe, lasst uns erstmal Dinge durchsprechen, die wir im Spiel selbst erfahren. Wir erfahren, dass vor etwa 200 Jahren ein Buch veröffentlicht wurde, welches davon berichtet, dass eine Expedition zum Schlund stattfand und in diesem Buch Zeichnungen von gesichteten Pokémon aus der Vergangenheit und der Zukunft zu finden sind. Die Professoren Antiqua und Futurus glauben so sehr an den Inhalt dieses Buches, dass sie ihr Lebenswerk dem gewidmet haben, eine Zeitmaschine zu bauen, um diese Pokémon in die Realität zu holen, in die Gegenwart zu holen. Wir erfahren aus Forscherberichten von Antiqua und Futurus, dass es ein drittes legendäres Pokémon in Paldea gibt, welches noch nicht im Spiel selbst verfügbar ist, hinter der Terra-Kristallisierung steckt und scheinbar Kräfte haben soll, die die Realität manipulieren. Umso tiefer man in den Schlund geht, umso mehr fangen an, kristalline Strukturen über die Umgebung zu wuchern. Vor dem Labor Null ist nahezu alles von Kristallen zugewuchert, die irgendwie mit der Terra-Kristallisierung in Verbindung stehen. Als wir die Zeitmaschine abschalten möchten und gegen die KI der Professoren antreten, gibt es zwei Sicherheitsprotokolle der Zeitmaschine. Als sich das zweite Sicherheitsprotokoll der Zeitmaschine aktiviert, sorgt es dafür, dass die Körper der KI-Professoren ebenfalls anfangen, mit Kristallen zuzuwuchern. Es finden sich in den alten Büchern ebenfalls Zeichnungen und Berichte von Mischformen der Swords of Justice, also der Ritter der Redlichkeit, und der Yoto-Bestien, vermischt als ein einzelnes legendäres Pokémon. Und diese Entdeckung wird im Buch gleichgesetzt mit der Entdeckung der historischen oder futuristischen Formen der anderen Pokémon. Alondo, der Verfasser des Karmesin- und Purpur-Buches, über das wir hier die ganze Zeit reden, wurde bei seiner Expedition von seinem Mopex begleitet. Und dieser Fakt allein, der erstmal sehr gewöhnlich daherkommt, scheint dem Spiel so wichtig zu sein, dafür eine ganze eigene Seite in dem Karmesin und Purpur-Buch herzugeben. Und diese Fakten, die uns das Spiel selbst präsentiert, geben uns eine ganz klare Agenda vor. Wie kann es sein, dass ganz grundsätzlich im Karmesin- und Purpur-Buch von diesen Paradox-Pokémon berichtet wurde, diesen angeblichen Vergangenheits- und Zukunftsformen, wenn die Pokémon selbst doch erst durch die Zeitmaschine von Futurus und Antiqua in die Gegenwart kommen? Und diese Frage, die stellt das Spiel auch ganz offensiv. Es gibt eine Szene, in der Pepper genau diese Frage, in der Bibliothek stehend, euch stellt. Wie kann es sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Das Spiel ist sich dessen bewusst. Wie kann es sein, dass im Karmesin- und Purpur-Buch von einer Expedition berichtet wird, die diese Pokémon entdeckt, wenn diese Pokémon doch erst versucht werden, von den Professoren in unser Ökosystem der Gegenwart zu holen? Wenn erst mit Antiqua und Futurus die Zeitmaschine existierte, woher kommen die Paradox-Pokémon wirklich? Sodass in den alten Berichten Alondo und sein Team davon schreiben können. Eben weil es keine Pokémon aus der Zukunft oder der Vergangenheit sind, sondern das dritte legendäre und aktuell noch unbekannte Pokémon, welches hinter der Terra-Kristallisierung steckt und die Realität verformen kann, diese Pokémon erschaffen hat. Diese Paradox-Pokémon sind das Ergebnis davon, dass das dritte legendäre Pokémon die Fähigkeit hat, mit dem Unterbewusstsein der Lebewesen zu kommunizieren und die Realität ähnlich wie die Inkognito im dritten Pokémon-Kinofilm. Oder Arceus im Sinnoh-Ruinen-Event mit Dingen anzureichern, die die Menschen und Pokémon sich wünschen. Bei der Expedition damals trafen Alondo und sein Team auf Pokémon, die sie sich gewünscht hatten, die sie sich vorgestellt hatten, wie mystische Pokémon aus der tiefen Vergangenheit oder futuristische Pokémon aus der Zukunft aussehen. Sicherlich hat man, weil man das Mopex von Alondo dabei hatte, sich ebenfalls vorgestellt, wie eine Zukunfts- oder Vergangenheitsform von einem Mopex aussehen mag. Und das dritte legendäre Pokémon hat aus den Vorstellungen Koraidon und Miraidon geschaffen. Darum kristallisiert die KI im Sicherheitsmodus der Zeitmaschine, weil die Zeitmaschine die Energie des dritten legendären Pokémon benutzt, welches hinter der Terra-Kristallisierung steckt. Darum wurden damals Pokémon gesichtet, die Mischformen von Entei, Raikou, Suicune oder Cobalium, Terrakium und Viridium waren, weil sie womöglich Geschichten von diesen Pokémon gehört haben und sie sich vorgestellt haben. Es geht hier nicht um Zukunft und Vergangenheit. Es geht in Karmesin und Purpur ums Imaginäre und das Reale. Und im Zentrum von all dem steckt das legendäre Pokémon, welches womöglich nicht nur für die Existenz des Schlundes verantwortlich ist, sondern dessen Energie so stark ist, dass es die Realität der Pokémon-Typen über das ganze Land, die ganze Region hinweg verändern kann. Diese ganzen Ereignisse um diese Pokémon, die Zeitmaschine und das Buch passen einfach nicht zusammen. Und darum wird eine Situation erzeugt, die man in der Zeitreisetheorie als Paradox bezeichnet. Eine widersprüchliche Unmöglichkeit. Darum werden diese Pokémon auch nicht Zukunfts- oder Vergangenheits-Pokémon genannt, sondern Paradox-Pokémon. Sie sind wandelnde, sich selbst widersprechende Unmöglichkeiten. Wie gesagt, das sind nur meine Theorien und Spekulationen, aber in meinen Augen ist das durchaus möglich, dass das alles der Fall sein kann, dass die Paradox-Pokémon sich im DLC entpuppen als, ja, wir kommen gar nicht aus der Zukunft oder Vergangenheit, sondern sind nur Rekreationen von Visionen der Zukunft und der Vergangenheit von jeweils Antiqua und Futurus, die das auf Basis der Bücher gemacht haben und des ursprünglichen Expeditionsteams von Alondo, welches den Schlund betreten hat und sich vorgestellt hat, welche illustren Kreaturen dort leben mögen. Es gibt innerhalb dieser Theorie auch noch einen anderen Ansatz, den man wählen könnte, und zwar, dass das Buch, das Karmesin und Purpur Buch und die Geschichte, die dort geschrieben ist, kompletter Humbug ist, nie passiert ist. Das schließt die Theorie, dass das legendäre Pokémon die Paradox-Pokémon geschaffen hat, nicht aus, sondern ergänzt es eher noch durch die Komponente, dass Antiqua und Futurus durch ihre Willenskraft auf Basis einer fiktiven Geschichte durch die Anwesenheit der Macht des legendären Pokémon dafür gesorgt haben, dass das legendäre Pokémon diese Vorstellungen von den beschriebenen Kreaturen aus dem Buch geschaffen hat. Für die Theorie, dass im Karmesin und Purpur Buch nur Mumpitz steht, eine erfundene Geschichte steht, gibt es sogar einen Indiz, der von der offiziellen Karmesin und Purpur Webseite geliefert wird. Auf der Seite zu den Büchern steht nämlich das Folgende. Bei dem Karmesin-Buch, welches in Pokémon Karmesin auftaucht, und dem Purpur-Buch, das in Pokémon Purpur vorkommt, handelt es sich um Berichte, die vor langer, langer Zeit über eine Expedition geschrieben wurden. Dabei soll eine unerforschte Gegend in der Paldea-Region durchquert worden sein. Doch ob der Inhalt dieser Bücher auf der Realität beruht, ist unklar. Also auch die offizielle Webseite gibt hier so ein bisschen Futter für diesen Ansatz, dass auch diese Geschichte einfach nur eine fiktive Story ist. Vielleicht sind diese Bücher einfach nur Geschichten, ähnlich wie Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da ist dieser große Schlund und ein findiger Kopf in Paldea schreibt dazu eine illustre Geschichte, Jugendliteratur. Jugendliteratur, die eventuell die Jugend von Antiqua und Futurus geprägt hat. Die sehr, sehr viele Emotionen verknüpfen mit der Geschichte, mit der sie aufgewachsen sind, mit diesem Buch und sich das so sehr in ihrem Mindset manifestiert hat, dass sie sich dazu entschlossen haben, Forscher zu werden, Professoren zu werden, in den Bereich der Wissenschaft zu gehen, um genau das zu erforschen, um eines Tages eine Zeitmaschine zu bauen und um zu schauen, ob da wirklich was dran ist. Das würde dann sogar damit zusammenpassen, dass im Pokédex die Berichte aus den jeweiligen Büchern gleichgesetzt werden mit Artikeln aus esoterischen Zeitschriften wie Okkult, das sind auch so Zeitschriften, die man im Spiel random finden kann, neben anderen Büchern, wo halt auch einfach auf fiktiver Basis genau diese Pokémon beschrieben werden, in diesen esoterischen und mysteriösen Zeitschriften, als kuriose Dinge, die man sich ausdenkt. Denn ursprünglich waren diese Pokémon einfach nur eine Geschichte, die durch die Macht des legendären Pokémon wahr geworden ist. Vielleicht ist der Verfasser von den esoterischen Zeitschriften von Okkult, vielleicht ist der Verfasser ein Nachfahre vom Autor des Karmesin- und Purpur-Buches. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist meine Theorie. Die Paradox-Pokémon, egal wie man es dreht und wendet, ob die Karmesin-Purpur-Story in den Büchern real ist oder nicht, meine Theorie ist, dass diese Pokémon nicht aus der Vergangenheit und nicht aus der Zukunft kommen, sondern aus der Macht des dritten legendären Pokémon geschaffen sind. Und mit dieser Theorie, mit diesen Gedanken zu Karmesin und Purpur und möglichen Stories in einem möglichen DLC beende ich das letzte Karmesin und Purpur Tagebuch. Doch halt, das war's noch nicht, denn ihr habt's wahrscheinlich schon auf Social Media und auf Discord und so weiter mitbekommen, ich hab's auch gepostet. Ich war mal wieder bei Pixel Polygone Plauderei zu Gast für einen Review-Talk über Karmesin und Purpur. Den Link zu dem Podcast findet ihr unten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung zu dieser Episode. Ansonsten einfach Pixel Polygone Plauderei bei der Podcast-App eurer Wahl eingeben und einfach reinhören, Spaß haben und unseren Reviews und Bewertungen zum Spiel lauschen. Nochmal ganz lieben Dank für die erneute Einladung. Hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Ist ein sehr, sehr schöner Podcast geworden. Und apropos Review-Podcast, einen eigenen Review-Podcast zu Karmesin und Purpur wird es auch noch geben. Weil alles gerade mit dem Podcast ein bisschen knapp ist, ihr merkt das ja auch, hier kommt ein Cast nach dem nächsten im Podcast-Feed, habe ich das nur geschafft, auf Social Media anzukündigen, dass ihr auch wieder für diesen Review-Podcast Einspieler zuschicken könnt. Mal gucken, was denn so bei knapper Nummer denn jetzt dabei rauskommt, wie viele Einspieler ich bekomme. Das ist halt alles schon sehr, sehr knapp getimt, aber geht leider nicht anders. Einsendeschluss dafür ist nämlich heute der Release von dieser Episode, also Freitag. Also falls ihr das hier an dem Freitag am Release-Tag hört, heute könnt ihr noch Dinge einschicken. Einspieler mit eurem Feedback zu Karmesin und Purpur. Auch gerne über das neue Feature auf der Webseite. Ihr könnt jetzt nämlich über die Miausgenau-Webseite ganz einfach und bequem mit eurem Smartphone Einspieler aufnehmen. Die Obergrenze hierfür sind leider 2 Minuten, aber ihr könnt auch gerne mehrere Einspieler hintereinander schicken. Geht dafür einfach auf miausgenau.de/Einspieler. Werde ich auch nochmal unten verlinken in den Shownotes, aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen knapp. Heute am Release-Tag dieses letzten Tagebuches ist der Einsendeschluss für die Einspieler zum Review-Cast, aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt euch freuen über 2 weitere Podcasts zu Karmesin und Purpur, einmal bei Pixel Polygone Plauderei und ein weiterer hauseigener Miauzgenau Reviewcast zu Karmesin und Purpur gibt es dann halt auch demnächst. Also seid gespannt, was euch erwartet. Gebt mir auch mal gerne Feedback zu eurer Meinung. Wie hat euch diese Rückkehr vom ganz klassischen episodischen Tagebuchformat gefallen? Sonst hatte ich ja immer die Tagebücher als einen großen Podcast-Blog aufgenommen, der dann irgendwann am Ende rauskam, als dann alles fertig war. Was mögt ihr lieber? Einen großen Podcast-Blog, der dann irgendwann später rauskommt, mit allen Tagebüchern hintereinander? Oder diese einzelnen episodenhaften Tagebücher, die über die verschiedenen Wochen hinweg gestreut werden? Da gerne info@miauzgenau.de oder Social Media, Twitter, Instagram etc. Oder auf den Miauzgenau-Discord-Server. Ihr Lieben, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, die Rückkehr von dem klassischen Miauzgenau-Tagebuchformat, den Karmesin- und Purpur-Tagebüchern zu erleben. Ich bin sehr dankbar, dass die liebe Brownie mich in den ersten Episoden so tatkräftig unterstützt und begleitet hat. Ganz lieben Dank und lieben Gruß an der Stelle. Das war auch nochmal ein anderer Turn für die Tagebücher und hat die auch nochmal deutlich aufgewertet, finde ich. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. So, und wenn der Plan aufgeht, ist das nächste, was ihr im Podcast-Feed hier hört, dann auch schon Miauzgenau Folge 100b. Von daher Zeitreise-Domi aktiviert. Ihr Lieben, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Ich hoffe, die Tagebücher haben euch Spaß und Freude bereitet. Wir hören uns in den nächsten regulären Miauzgenau-Folgen. Und wo wir hier jetzt viel über die Macht von legendären Pokémon gesprochen haben, könnte ich euch ja verabschieden mit Möge die Macht mit euch sein. Aber ich revolutioniere einfach Star Wars und sage, macht's gut.